Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Gerade den fand der gerade den Pfad nicht. Das war echt ätzend. Ach, auf Linux oder was steht das Update? Ja, das ist sowas von. Da drücke ich mich seit Jahren drumherum, hätte ich beinahe gesagt. Ich traue mich nicht, auf den Knopf zu drücken. Ja, ich habe das jetzt gemacht und mit dem Ergebnis, dass der mir jetzt trotzdem immer noch die alte Version startet und jedes Mal meckert, ich sollte ein Update machen. Ach so. Na, ist egal. Ja, das läuft ja dann. Ja, was habe ich denn jetzt? 3.194, egal. Das geht. 3.104, wo sehe ich das denn? Über Teamspeak wahrscheinlich, oder? Über Teamspeak, 3.0.18.2. Jo. Das. Entschuldigung. So. Ja, immer raus. Sam, mit was bist du unterwegs? Hast du einen Windows-Rechner oder? Ach so, warte mal, das müsste ich ja eigentlich sehen können. Ich muss sagen, das ist doch bestimmt rausfindbar für euch. OS. Nee, ich sitze Apple. Vorm OS. Ich wollte sagen, Apple. Wow. Oh. iPad oder so ein richtiger? Nee, so ein stationär Ding. Oh, so richtig mit Tasten dran. Aha, ja, so da kann man auch mit arbeiten, wenn man will. Aber. Ja, so einen will ich auch haben. Und ganz großem Bildschirm. Oh, ganz ja. Aber der ist mittlerweile ist ja 8 Jahre alt. Und, aber, ja. Und mir reicht das, aber die Familie beschwert sich schon regelmäßig. Über was? Die Familie beschwert sich über was? Wollte ich auch gerade fragen. Ich habe gesagt, wenn euch das nicht reicht, ich mache dann Unix drauf und dann ist Feierabend hier. Schwarze Konsole und ich kann damit irgendwie. Kurz zu sehen, wie er auf Netflix kommt. Genau. Ja, sehr schön. Ja gut, Jungs, ich habe mal hier schon mal die Aufnahmetaste gedrückt, vorsichtshalber, ne? Das ist eine gute Sache. Ihr seht das, oder? Ja. In dem Team Speck, Spiek, Spuck, Spuk. Genau. Ja, was ist mit den Mädels los? Viola hat ja auf WhatsApp geschrieben, sie bringt mal noch die Kids ins Bett. Okay. Und guckt dann. So, und die Ruth hat ja eben noch hier sitzen. Die hat irgendwie da mit am Handy, da weiß sie nicht so genau und sie meint, sie müsste sich da mal erst noch mit beschäftigen. Ah. Ja, also ich so irgendwie, ich habe mir gesagt, du brauchst halt dann nur auf dein Handy runterladen über Google Play Store und dann machst du da, pümpelst du da so ein Headset dran. Nee, ja, muss ich mal erst mit beschäftigen. Gut. Ja, gut, das ist sicher gut. Auch richtig so. Wir sind ja auch. Wie heißt das so schön in diesen Podcast-Kreisen? Es ist ja eine Nullnummer, ne? Die erste. Genau. Aufnahme. Genau. Ah, wird immer als Nullnummer. Ah, oh, das perlt schon wieder hier. Ah, sehr gut. Schönes Geräusch. Aus Hamburg. Das kam aus Hamburg, ja. Geräusch aus Hamburg. Ich trinke heute Abend Astra Urtyp. Astra. Ui. Und das habe ich jetzt, ja? Und zwar die kleine 033er. Da hat mir der Hans Werner gestern Abend nochmal erklärt, warum die so geformt sind, wie sie geformt sind. Wenn ihr möchtet, erklärt das mal. Ja, erklär das mal kurz, bitte. Bitte, ja, gerne. Wir waren gespannt, aber wir als Backhäuser können uns die Erklärung schon denken, aber du kannst das. Ich habe da schon so eine Idee. Ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass ich das erklärt bekomme, aber die kleinen Steini-Flaschen sind, so sagte mir unser Vater gestern nochmal, dem weiblichen Körper nachempfunden, und zwar insbesondere der Brust der Frau. Mm. Damit man sich die, also ich trinke das auch aus der Flasche jetzt. Normal hätte ich es mir jetzt in ein Glas geschüttet, aber seit gestern sage ich dann, nee, also wenn das so ist. Dann doch lieber aus der Flasche, ne? Ja, immer direkt von der Quelle. Ja. Wenn man schon auch so Butterbrüsten trinkt. Ja. Okay. Kenne ich einen bösen Witz mit dem Typ, der Cognac pinkeln kann? Den kennt er, oder? Nee. Nee, den muss man erzählen. Echt nicht? Ja, Jungs, pass auf jetzt. Ich halte mich mal fest. Ja, das ist halt ein Typ, der steht im Park und hält sich immer, lümmelt da immer an seinem Pillemann rum. Und da kommt eine Frau, was machen Sie denn da? Sagt er, ja, ich kann Cognac trinken, pass mal auf. Dann nimmt er so ein kleines Plastikbecherchen, pinkelt da rein und sie probiert und sagt, boah, der ist ja lecker. Und ja, magst du noch einen davon? Ja, ja, nehme ich noch einen. Ja gut, der nächste ist aus der Flasche. So, ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Damit wäre zumindest das Niveau tief schon mal erreicht gut an der Stelle. Ja, gut. Ich meine, da weiß man schon mal, wie tief man, genau. Ja, aber also, so tief wie geht. Ja. Ich wollte euch ja eigentlich begrüßen mit dem schönen Satz, hallo, hier ist Bayern, das Land mit den, mit den großen Bieren und den eng geschnürten Dirndeln, und hätte dann das Heft weitergegeben nach Nordrhein-Westfalen. Jo, das ja, ich hätte eine Begrüßung gemacht, so klingt es, wenn Backhäuser Hausmusik machen. Okay. Ja, weil... So mal davon ausgegangen, dass vorher das Intro läuft. So klingt das, wenn Backhäuser Hausmusik machen. Ja, das ist vielleicht ein schöner Start. Da können wir drüber nachdenken. Weil heute ist ja noch nicht ernst. Heute ist ja nur erstmal. Nee, heute ist ja nur Spaß, ne? Locker vor sich hin brabbeln. Und was sagt Hamburg? Das wird noch ernst, oh Gott. Ja, ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Was? Nee, in Hamburg sagt man ja tschüss. Das heißt, ich mache da ein Outro oder Ende. Ende mache ich dann. Achso, tschüss. Tschüss. Astra Rakete. Vögelchen, sag mal. Gelesen, irgendwo gibt's ein Bier. Sollten Rakete, sein. Ja. Das Astra ist aber mit ordentlich Stoff da. Ja, das ist so zum Durchstarten, oder? Das ist ja, wenn du sonst nichts mehr vorhast, dann. Nett. Ja, ich trinke ja natürlich hier das amtlich zugelassene Podcaster-Bier, das Augustinerbräu aus München. Das hilft ja nichts. Ne? Kriege ich ja kästenweise hier geliefert. Das muss ja weg. Wird mir aufgedrängt. Es wird mir quasi aufgeschwatzt. Ja, prima. So, wer von ja, ich habe gerade schon mal in die WhatsApp-Gruppe gepostet. Ah, okay. Ich bin etwas weiter im Norden angekommen, in Nürnberg, und habe da ein Tucher Urbräu, Nürnberg Hell, am Start hier. Ah, okay. Biertechnisch bist du. Ja, das okay. Ist. Ja, genau. Ja, Bier. Realitätsabgleich mit Bier. Ist auch mal schön, ne? Das ist immer ein guter Anfang. Das Handy zücken. Oh, mit Glas sogar. Anfang. Frank. Hallöchen. Ja. Ja. Das ist Beigabe. Um die Nordrhein-Westfalen oder hier die Kölner mal vom Kölsch wegzukriegen, kriegen die dann auch passende Gläser dazu. So. Ja. Jetzt muss ich tatsächlich mein Dingens hier auch mal aufmachen. Meine Dusche. Browser muss ich mal aufmachen. In die Words. Ja, der war so flach, gell, aber mal hilft ja nichts. Mir gefällt das. Da gibt's doch dieses WhatsApp-Web, oder? Weil das Handy liegt oben, aber wenn es online ist, müsste ich ja von hier aus auch reingucken können eigentlich, oder? Ja, habe ich noch nie benutzt, aber wahrscheinlich. Ja, das ist noch sicherer wahrscheinlich. Wenn du es über einen Browser machst, dann liest auch jeder mit. Das ist immer ganz gut. Das ist auch wichtig. Genau. Jeder alles mit. Wofür auch Geheimnisse haben. Ja, du, mein Leben ist eh öffentlich. Ich mache Musik, ich mache Podcast und auch sonst ist es nicht so schwierig. Ah, jetzt sehe ich. Oh, richtig aus der Tulpe, der Backhaus. Mann. Mhm. Sauber. Ja, pass auf, da nichts in den Druck. Das ist fällt, ne? Ja, genau. Der Füllstand ist nur bedenklich bei Null angekommen. Da müssen wir nachher mal was anderes nochmal, einmal in den Keller hüpfen oder so. Ja, das kannst du ja machen. Wir können ja zwischendurch für die Bier- und Raucherpausen können wir Musik einspielen, notfalls. Lässt sich ja jederzeit machen. Und noch eine Playlist. Oh ne, bitte nicht. Bitte nicht noch eine Playlist. Das gibt immer nur mehr. Das gibt's. Schlechte Kritik, ja. Ja, ich höre, der Sam hat die Kopfhörer relativ laut, gell? Ich höre mich selber da. Jemand hat irgendwie, aber das macht nichts. Das lassen wir die Software rausrechnen. Die, dafür haben wir den Dreck, ja, ja. Meine ja. Kopfhörer. Ja, was haben wir uns denn vorgenommen? Wir sind eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Genauso wird das laufen, ne? Ja, wie genau. Jetzt? Einfach reden. Es ja. ist wie am ne? Biertisch. Einfach reden. Ja. Ich glaube, Sam, pass mal auf. Wenn du mal in die Extras-Optionen gehst. Moment. Ich muss jetzt erstmal mein Bier. Und dabei Aufnahme. Das ist schon aufwendig genug. Also, ah! So viele Dinge gleichzeitig hier. So, jetzt kann ich auch irgendwo anders hingehen. Wo soll ich hin? Jo, auf Extras Optionen in dem Teamspeak. Jawohl. Dann auf Aufnahme. Ja. Bin ich ja gespannt, was du machst. Und dann hak mal bitte die erweiterten Optionen an. Sind an. Check. Und dann ist da der Haken bei automatische Stimmnormalisierung drin. Jawohl. Betrifft das nur meine Stimme? Oder? Also, oh, ja, den nehmen wir raus. Die Lautstärke des... wird. Nimm den. Ist das klein. Ja, ich habe den Haken jetzt rausgemacht. Genau. Nimm. Ja, und dann auf Anwenden und okay. Ne? Gemerkt. Jo, jetzt... Jetzt musst du nur den Pegel wieder ein bisschen angleichen und dann ist schön. Pegel angleichen, ja Moment, bye bye. Ja, apropos Pegel angleichen, ich habe euch auch ein Foto geschickt. Nicht das Bier. Das ist schön. Nicht den Bierpegel angleichen, sondern Lautstärke nur. Also das ist so, diese automatische Stimmnormalisierung, das macht ein super Aufrauschen immer. Und jetzt haben wir auch gleich bestimmt dieses Echo weg. Astra-Urtyp, ey, ich muss unbedingt mal so eine Kiste Astra-Urtyp mir nochmal holen. Ja, dafür ist der Sam jetzt sehr leise geworden, aber... Ja, Moment! Ach so. Ja, ja. Ach so, er kriecht unter den Tisch. Er sprach was von Mikrofonstativ, das nicht immer umfällt. Ah, okay. So, dann haben wir zumindest schon... Ah, heißt das... Die Bierfrage haben wir schon mal geklärt. So, ist es so besser? Oh, es ist sehr schön. Oh, wie? Du hast ja für die nächsten 15 Minuten vorgesorgt, Klaus. Immer. Biertechnisch. Immer. Achso, ich dachte, die sind leer dahin. Eins, ja, zwei. Eine leere, nee. Eine volle und eine angefangen. Oh, ja, sagen wir jetzt. Das ist Ihr seht und der Hamburg darf auch zuhören. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seht den Laborkäfer im Hintergrund, der säuft immer so viel hier. Ne? Den muss ich ja auch immer mit versorgen. Ja, ja. Dass ich das alles trinken tat. Genau, du trinkst nur Kaffee da. Ne? Ja, genau. Ich ein Schelm, wer anderes behauptet. Immer sehr gerne Kaffee, ja. August. Jetzt muss ich mal hier noch Augustin tippen. Die Fotos aus dem WhatsApp stelle ich dann später mal auf das Blog. Da kann dann sich jeder ein Bild machen, wieso der Stand der Dinge ist. Der Frank hat Stil, der trinkt aus dem Glas. Sam, ja. Siehst du das? Wir sind Banausen. Flaschenkinder. Das hatten wir doch letztens auch schon mal, dass da einer was zu sagt da mit dem Glas. Ja, mit dem Glas, was war das? Ich glaube, der Hatti hat das auch schon mal angemerkt, dass man das Augustiner nicht aus dem Glas trinken sollte. Das tat ich da letztens, als wir parallel noch bei Google irgendwie, naja, mit Fernsehen halt. mit Fernsehen auch. Das Ganze gemacht haben. Ich kann mich dunkel erinnern. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. So. Das. Ja, ich habe mir heute einen Film mal angeschaut. Ich habe mir heute mal Pause genommen von der ganzen Familie und habe einen Film geschaut. Das ist gescheit. Und zwar, ich bin dann mal weg. Den gibt es ja als Film jetzt von dem mit Harpe. Harpe. Ja, er spielt ja nicht selber. Spielt ja jemand anders. Der Tatortkommissar von ehemalig Saarbrücken oder wo das ist, spielt damit. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Daniel Stibrowski oder keine Ahnung. Das war sehr schön. Sehr gut. Wollt ihr? Daniel Stibrowski? Ja? Ich kann mir den Namen nicht merken. Aber das ist ein Name, den hätte Harpe sich auch fast ausdenken können, ne? Stibrowski. Ja, ja. So Jakobsweg, wäre das was für euch? Ich weiß nicht, in Hamburg geht der da los oder wo? Geht da überhaupt was? Santiago. Ich muss erstmal Wikipedia aufreißen. Also, ach so. Ich weiß natürlich, was der Jakobsweg ist, aber ja. Wie lang und wo genau, da muss ich natürlich erstmal gucken jetzt. Jakobsweg, ja, können wir mal zusammen. So, Karte aufgemacht, Esbagne. Zusammen mal ergoogeln schnell. Jakobsweg. Ja, in Spanien hört der auf, ja, das stimmt. Aber wo fängt er an? Wo fängt er an, ist jetzt hier? Oder ist das ein Rundweg? Ach Gott, da kommst du nie wieder raus. Kommst du nie mehr raus aus der Nummer. Ja. Ja. Ich laufe schon seit 12 Jahren. So, one of the most important Christian pilgrims during the Middle Ages. Aha, okay. Ja, that sounds very British, that. Wir gehen ja ganz gern mal wandern, das ist ja schön, richtig, aber. Aufschwung der Mutter. Das scheint alle 32 Etappen zu sein, ja. Ja. Aber wo das losgeht, steht, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Ach du liebe Zeit, und es gibt auch noch deutsche Jakobswege. Ach, ja, ist nochmal extra. Das ist ja wieder mal eine erfolgreiche Google-Suche. Hochsprung, Ursprung. Deutsche Jakobswege. Ach du liebe Zeit, die Landkarte ist ja ganz bunt. Das sind alles Zittauer Jakobsweg, der wäre doch was, da wohnt Verwandtschaft, da kann man wenigstens pennen. Zittau? Ja, oh, Verwandtschaft ist aber hochgegriffen, sag mal. Die ehemaligen. Um 20 Ecken. Päckchenempfänger. Hätte ich jetzt beinahe bös gesagt. Aber das finde ich ja wieder klasse. Habt ihr mal die Seite www.deutschejakobswege.de aufgemacht? www.deutschejakobswege.de, ne? Poste mal unten in den Chat im Teamspeak. Dann da ist eine. Da brauchen wir nur drauf. Also, ja, kommt. Moment. Ja. Zack. Da kann man es auch gleich für die kommt, Homepage. Kommt. Deutsche, wo ist denn der Backhauscast? Da ist er doch. Ja. Deutsche Jakobswege. So. Bam. Jetzt seht ihr nämlich die zentrale Bedeutung unserer nahegelegenen Stadt Köln. Da münden nämlich direkt gleich jede Menge Wege in Köln oder gehen da vorbei. Ein blauer, ein rosaner, ein roter und ein grüner sehe ich. Das mit dem rosa? Ja. Ja, klar. Rosa ist klar, ne? Rosa ist klar. Ist ja Köln. So, aber da könnte ich von Hamburg, könnte ich über Bremen, Osnabrück, Dortmund. Ja, also im Prinzip bin ich heute den Jakobsweg gefahren, wenn ich das so richtig sehe. Ja, das stimmt, ne? Ja, das ist die A2. Das ist aber nicht schön auf der A2, langlatschen. Und ja, stimmt, A1, genau. Bingen, Trier, Würzburg, wo haben wir denn da unten? Ja gut, so, das ist nicht ein bisschen ab. Ist friemelig, ne? Da muss ich ihn da. Ist friemelig. Coburg, oh Gott, na, das haut nicht hin. Regen aber so viel zum Thema, es gibt den Jakobsweg, gibt's jetzt wieder nicht, was? Oder habe ich das jetzt nur falsch verstanden? Da muss wieder ich nehme für mich mit, jeder Weg ist hier scheinbar der Jakobsweg. Also ja, kannst du nichts falsch machen. Wir haben hier den Münchner Jakobsweg zum Beispiel, sehe ich da auf der Karte. Ja, der Jakobsweg Nummer 30. Aha. Münchner Jakobsweg. Was wollen wir uns da sagen? Hat. So, von München? Der bayerischen Hauptstadt. Pilgermann durchs herrliche Allgäu. Hm. Unzählige Knochenklöster. Und falls man einen Pilgerausweis besitzt. Für Getränke ist gesorgt. Steht das da? Steht das? Nein. Kann so schnell nicht lesen. Und da hat es auch noch den ostbayerischen Jakobsweg. Ajo. Möchte man kurz nach Kelheim auf eine Route abzweigen, die über Pfaffenhofen nach Dachau führt. Möchte man das? Also geschichtsträchtig. Er ist zu geschichtsträchtig. Das geht nicht. Ah, da sind aber auch viele Berge dabei, bestimmt. Das ist nix. Komm, wir nehmen irgendwas am Niederrhein oder. Ja. Jetzt genau, jetzt schauen wir mal. Jakob, wo ist denn flach? Sachsen-Anhalt, kenne ich mich nicht aus. Zittau, hast du gesagt. Jakobs in Görlitz, Prag. Oh, da ist alles Prag andere ist als flach da hinten. Das ist auch nicht flach. Hm. Ah, Prag? Prag wäre schön, aber. Was haben wir denn? Wo liegt denn Pilsen? Ich meine. Ja, das weiß ich nicht. Gibt's da irgendwo? Nordrhein? Hamburg. Sam, Hamburg. Den habe ich auch. Hamburg ist gar nicht dabei. Als eigenes, als eigener Weg, oder? Nee, die heißt Via Balticia. Via Balticia. Ach. Ah, sie. Ah, das ist ja, sagt man in Hamburg immer so, ne? Das ist ja, das habe ich ja schon öfter gehört. Ja, da sagt man der baltisch-westfälische Weg. Ich bin auf der Via Balticia. Ich gehe mal auf der Via Balticia. Da will ich nicht stören. Dann. Aber so sprechen die doch da gar nicht. Ja, Sepp, du kannst dich ruhig ein bisschen lauter machen noch. Noch lauter? Ja, ja, klar, hau rein. Ja, immer, ja. Was hast du denn da? SM58 Beta am Start, oder? Ja, because it's better. Because welches? It's better. It's better. I heard about it. Jakobsweg, tatsächlich hier. Osnabrück, Bremen, Hamburg, Lübeck, Rostock und dann Sassnitz, Usedom. Gut. Da muss man sich dann entscheiden, gut, ob man nach Sassnitz oder nach Usedom will. Ich nehme mal an, die Protestanten gehen nach Usedom und die Katholiken nach Sassnitz oder so. Weiß ich nicht genau. Habe ich jetzt keinen Überblick drüber. Habt ihr das gelesen? Das Besondere bei diesem Weg, hier wurde konsequent versucht, preisgünstige Pilgerunterkünfte anzubieten, die sich in Gemeindehäusern oder ähnlichen Einrichtungen befinden. Novizenheim. Sehr schön. Nur die echten Stars übernachten in Novizenheimen. Ja, das, Moment mal, da kommt doch schon wieder so eine Erinnerung aus längst vergessenen Tagen. Das war auch eine Nummer. Ja? Oh wei, oh wei. Das war in Belgien, in, oder? Wo war das? Das Belgien? In Belgien, ja, genau. Ja? Wo die uns, ja, in Belgien, wo die uns in so einem Novizenheim untergebracht haben und die Novizen oder Zinnen, man weiß es nicht, welche. Wir haben sie ja nicht gesehen. Novizitzen. Ich komm doch mal rein. Ja, keine Ahnung. Ach so, nee, auch das nicht. Oh. Auf jeden Fall die haben wir nicht gesehen. Ja. Nee, die waren wahrscheinlich alle gerade auf dem Jakobsweg. Nehme ich mal an der Stelle. Ja. In preiswerten Pilgerunterkünften untergebracht. Ja. Finde ich ja herrlich. Bildergalerie. Ja, Jungs. Jetzt ja, die Frage war, wäre das was? Wär ja, das? Klar. Wär ja, klar, wäre das was. Also so, als, ich sag mal, ich habe ja schon viel gekämpft, ja auch mit dir, ne? Ja. Wir haben Norwegen 19 irgendwann überlebt, im Permafrost Vorzelt. Ja. Das versteht kein Mensch. Also wenn das irgendwer mal tatsächlich hören sollte, der Backhaus-Familie nicht ohne weiteres angeschlossen ist. Aber das ist ja wurscht, ne? Ja. Ne? Aber das ist schon nett, mal so eine Reise zu machen und mit leichtem Gepäck und zu Fuß. Ja. Schon nicht verkehrt. Also das ist besser wie ein Jahr Fitnessstudio, das kann ich euch sagen. Ja. Das wird durchaus denkbar. Sam, wie schaut's aus? Zu Fuß? Irgendwo hin? Lieber nicht, oder? Oh. Ja, also prinzipiell wandern wir eigentlich ganz gern mal und auch nicht wenig. Ja? Aber das ist natürlich eine ganz andere Liga, ne? So wie mir das scheint. Ja, da musst du dich ein bisschen aus dem alltäglichen Leben schon verabschieden. Das ist schon klar, ne? Ich wollte ja mal mit meinen Kindern, wenn die ein bisschen älter sind, wollte ich ja wirklich mal vielleicht in Schweden mit dem Zelt so ein bisschen rumwandern. Da darf man ja dann angeblich, ne, jedermanns Recht und so, darf man da im Wald dann übernachten, einfach so. Oh. Darf man das? Habe ich gelesen. Ich war jetzt Wildcamping, genau. Wenn man keinen stört und nichts kaputt macht, dann darf man das. Oh, okay. Aber bis der Elch an die Zelttür klopft. Aber das ist, glaube ich, auch wieder was anderes, weil hier läuft man ja dann auch durch die Städte durch, so richtig, ne? Wenn ich das, also, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Mensch. Wenn ich noch was älter werde, mache ich das, aber jetzt gerade nicht. Ne? Ja, vor allem ist ja Sinn und Zweck der Übung, dass man seine ganzen Sünden vergeben kriegt, habe ich ja heute gelernt bei dem Film. Das scheint mir sinnlos auf die Art und Weise. Ehrlich? Das glaube ich, auf die Art und Weise ist jetzt auch nicht der beste Weg. Also, lass mal gucken, wo man eine längere Strecke finden will. Wolltest du doch den Rundkurs haben, ne? Also, dann steht zu befürchten, dass wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Ja, dann schaue ich mal. Bei dir in der Ecke würde ich ja sagen, Nordrhein-Westfalen wäre ja dann Köln, Trier. Es ist fatal. Es geht durch all diese Städte, wo, ja, ich weiß auch nicht. Es geht ja hier bis nach Frankreich rein, sag mal. Das ist natürlich... Da muss wohl wieder Rotwein aber trinken. Jetzt müsste man doch mal echt... Jetzt nehmen wir doch mal die Wikipedia. Was sagt die denn? UNESCO-Welterbe, bla bla. Ja. Die deutschen Jakobswege, die haben wir jetzt... Ja. Welchen Jakobsweg ist denn der Kerkeling gelatscht? Der ist doch bestimmt da nach Spanien rüber, ne? Der ist ja da in dem Kompostel. Ich habe das nie gelesen. Dann angekommen, letztendlich. Mhm. Ich habe aber heute wieder mich erinnert, der ist zwischendurch Taxi und Bus gefahren, also so. Ach, das ist eine Option. Ach so, das wusste ich nicht. Nö, dann. Ja. Oh, machen. Und schon ist er dabei. Ja. Dann kriegst du aber nur die Sünden vergeben, die, die ich im Taxi. Ah, nee. die ersten 23 Buchstaben des Alphabetes nur dann, ne? Alles was von A bis Q ist dann, was da reinpasst. Immerhin. Ja. Ne? T wie Taxifahren zum Beispiel nimmer, das ist schon hinten raus. Ja. Nee, aber der Film ist ganz nett. Es ist eine nette Unterhaltung. So kann man schön nebenher beim Bier trinken, Bier trinken schauen. Bier, so, beim, ja. Bier, beim Bier gucken, ja. Genau, noch einen Film trinken. Richtig. Genau, das wollte ich sagen. im Englischen ist es I'm off then. I'm off then. So hätte ich es auch übersetzt then. Und gedacht, das ist bestimmt falsch. Ach so. Ja. Ich bin mal im Off bedeutet ja sonst immer was anderes eigentlich, ne? Oder? Das war doch früher, wenn man Richtung Porzellanabteilung gegangen ist, oder? Beim Funken. Frank beim ist ja Funken? Noch ein Frank ist ja, ja. Ein CB-Funker. Müsste das noch Im Off heißt, ich bin mal was auf die Playlist schicken. Ah ja, genau. Das ist aber schön umschrieben. Ja. Ja. Ja. Es gibt auch einen Pilgerweg über Rothenburg. Das ist ja auch interessant. Da waren wir da auch schon mal gepilgert nach Rothenburg. Rothenburg. Oh. Begegnung der dritten Art. Sprachtechnik. Ja. Auch das. Forsch mal hin in Hai. Ich wollte gerade sagen, ich werde niemals das Gesicht von unserem Vater vergessen, wo er fragt, ja, ich erzähle das. Da war dann so ein etwas doch hübsches, junges Mädel, das sollte uns mit heimnehmen. Wir haben damals öfter privat übernachtet beim Musikmachen und Vati fragt, ja, wo müssen wir denn hin? Und sie sagt im besten Dialekt, geh doch forscht bei hinein. So, damit muss ein erwachsener Mann erstmal zurechtkommen an der Stelle mit diesem Satz. Wenn der so unkommentiert bleibt. Ich könnte heute noch Tränen lachen. Neu. Ja, das war ja sowieso so eine Nummer. Und wenn der Bassist dann auch noch die Unterwäsche in der Unterkunft vergisst, also herrlich. Genau. Musik machen bildet. Das, ja. Und eine Dusche komplett so aus, kommt man Glas, durch Deutschland. Aus Glasbaustein. Schön zum Flur hin. Das war echt unglaublich. Ja. Das hatte schon was. Also da habe ich gedacht, Rotenburger sind nicht prüde. Nee, definitiv nicht. Der Süden ist scheinbar... War so mein Fazit. Ja, deswegen bin ich ja gleich hier runtergezogen, vorsichtshalber mal. Was hast du geschrieben? Wegen dem süßen Senf, das wäre ein Grund. Ja, das ist auch ein Grund. Ja. Ich meine, mit dem kann man suppen. Ja. Mit dem kann man schon schön kochen, das stimmt schon. So süßem Senf kann man schon was anfangen, ja. Das ist definitiv richtig so. Muss ja nicht immer die Weichwurst sein. Man kann ja auch das an andere Dinge dran pappen. Ja, Jakobs, ja, oder ich. Irgendwo mit reinmixen. Aber die, ja, norddeutsche Variante, die scheint Salat. Echt nett zu sein da oben. Ne? Oh. Salatsoße, ja, schmeckt auch mit, kann man auch damit. Ja, die haben, jetzt muss ich schon mal, genau, jetzt schon mal nach, in den Norden, noch bei den Hamburgern. Sam, hast du schon eine Strecke gefunden da mit Usedom oder was war das? Wäre das was, oder? Ja, ich frage mich gerade, ist die Richtung egal, in die ich gehe? Weil ich wäre jetzt mittendrin quasi, ne? Oder muss ich jetzt erst nach Sassnitz fahren und dann loslaufen? Genau, das wäre die nächste Frage, die wir klären müssten. Einen richtigen Anfang gibt's, wenn man die Liste anschaut, nicht, oder? Nee, das sieht irgendwie ganz verworren aus, ne? Irgendwie. Ja gut, man könnte oben in Flensburg anfangen, ne? Da gibt's auch noch was offensichtlich. Könntest du Flensburg, Schleswig? Schleswig, dann. Dann bei dir daheim vorbei. In etwa. Dann musst du überlegen, wo du hin willst. Ab da. Könntest auch Lübeck-Rostock noch nehmen. Oh nee, da will ich nicht hin. An der Ostsee lang. Bremen, Osnabrück, Dortmund. Ja, dann Köln und dann können wir von Köln wieder nach Hause fliegen. Oh, zum Beispiel, ja. Und überall schön die Stempelchen sammeln, ne? Das ist dann wichtig, dass du die dann hast. Ja gut, ich lege mich mal fest, ich habe ja dieses Jahr ein bisschen was geplant, aber das gehört jetzt nicht. Nee, das gehört jetzt, ach so. Jetzt kommt mir jetzt ein bisschen zu spontan. Meinst du jetzt? Ja. Spontan mal in 10 Jahren den Jakobsweg gehen, ja. Das heißt, auch eine Idee. Den Weg der Erleuchtung, den sparen wir uns alle noch ein bisschen auf. Ja. An der Stelle. Das ist gut, ja. Gott. Ja, ich mach mal noch ein Bier auf. Ja. So, haben wir das davon. Jakobsweg haben wir durch. So, was machen wir jetzt? Ja, ich muss jetzt Flensburger. Ich hab grad, ja, ich muss. Flensburger Seele, habe ich jetzt auch letztens. Mein Astra habe ich ausgedrückt. Du gehst doch den Jakobsweg nur in Sachen Bier, ne? Also von Hamburg nach Flensburg rauf, das ist die Via Jütlandicia. Das hat sogar einen Sinn mit dem Jütlandicia. Na, das ist ja toll. Und von da aus runter nach Lübeck. Na, wunderbar. Mentale Vorbereitung. Prost. So, ja, jetzt wollte ich doch mal gucken, ob ich, ja, Prost. Ob ich irgendein Familienmitglied dazu bringen kann, mir ein Bier nach hier oben zu bringen. Wo ist denn die WhatsApp-Familiengruppe? Oh ja. Ich lasse euch mal einfach teilhaben. Ja, das Live der Woche. Ich kann über meine WhatsApp-Gruppe nur ganze Bierkästen bestellen, aber der hat jetzt Feierabend. Mein Bier liefert. Um dann... Der kommt jetzt. Sam, du weißt das, dass ich mit meinem Bierfahrer in stetem Kontakt über WhatsApp bin? Hat sich das schon gesagt? Ich habe das gestern mir von Frank erzählen lassen. Ja, das ist das total praktisch. Also. Ihr habt da so eine bezaubernde Genie-Partnerschaft, habe ich verstanden. Du musst mit den Fingern schnippen und dann. Ja, ne, ich reibe am leeren Kasten. Ich reibe an der leeren Flasche. An der leeren Flasche genau. Und zack. Was machst du denn hier? Ach, hast du Bier dabei? Ja, okay. Genau. So ungefähr. Sieht das. Oh Gott. So kann man sich das vorstellen. Ja. Das hat sich aber bezahlt. Also für ihn. Ich hatte dann erzählt, ich fand das so super, wo du dann, während wir sprachen, dann per Handy da angerufen hast, erstmal wen Falsches dran hattest, dann den richtigen, um nachzufragen, du hättest doch schon vor 20 Minuten ein Bier bestellt. Ich habe gedacht, das ist wie im Früh. Da bestellst du auch Kölsch und nach 20 Minuten kommt das. Ach so, ja, das war ja, war die Aushilfsvariante, das war ja der Pizza-Service. Ach so, ach, da hast du über den Pizzaservice das Bier bestellt? Ja, bei uns kostet beim Pizzaservice ein Kasten Augustiner so viel wie, habe ich jetzt gehört, wie in Aachen, 4 Flaschen oder so. Danke. Also die Ronja wird alle. Schande. So, du hast ein Bierchen gekriegt. Der war so nett. Es steht fest, die Ronja wird Alleinerbin. Oh, super. Ja. Toll. Die anderen sind schuldenfrei. Gar nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Hervorragend. Ja, das ist natürlich. So macht man sich Freunde. Das stimmt, ja. Doch, das fand ich jetzt wirklich nett. Ich habe das ja ganz anonym in die Gruppe geschrieben. So passiv-aggressiv. Und, Hallo, wer will nächste Woche? Nein, ganz. Wer will nächste Woche Taschengeld und wer möchte genau, mein Auto mal nochmal fahren? Falls ihr Taschengeld möchtet, genau. Und ach, ganz Wunderpunkt, Autofahren, du. Ja, wie läuft es denn jetzt mit 3 Autofahrern in einer Familie? Ja, das geht. Also, das kann man ja alles absprechen. Aber ich hatte hier das selbe Phänomen wie dein Podcaster-Kollege Gérard von der Gérards Welt. Nämlich gebrochene Fahrwerksfeder. Oh. Ja, da würde ich mich ihm ja auch anschließen. Warum muss sowas passieren? Ich meine, hier im Oberbergischen sind die Straßen nicht so besonders, dann muss das anscheinend passieren. Gut, und dann Auto in der Werkstatt, bitte da Feder reparieren. Ja, was machen die? Die bauen Federn ein, die das ganze Auto 3 Zentimeter höher bringen. Aber nur auf der Hinterachse. Ja, das übersteigt dann mein Verständnis von fachlich richtiger Arbeit, ne? Ja, das war einfach total nervig, ne? Das heißt, du hast dann Gefälle gehabt. Jetzt muss das Ding nochmal in der Werkstatt. Du hast dann Gefälle gehabt, wenn du den Kaffeebecher reingestellt hast, oder? Ja, genau, Keilfahrwerk, ne? Also, das ist so, wie wenn du auf so einem Keilsitzkissen sitzt. 70er Jahre, hier. Alfa Romeo Giulietta, die hat das ja, auch gut. Gehabt, sehe ich hier gerade. Absichtlich sogar. Eine Alternative wäre gewesen, dann Motordeckel aufschneiden, oben den Kompressor rausgucken lassen, Auspuff absägen und dann mit einer 1-Liter-Maschine. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Schau mal, da kümmt der Backhaus wieder mit seinem Hot Wheel-Auto. Genau. Na, wo ist so schön können 1 Liter Hubraum aus 3 Zylindern klingen. Ja. Das ist, ich meine, nee. Aber es steht immer noch ein Auto vor der Haustür, wenn du zur Arbeit musst, oder ist da schon mal. So, genau, ja. Das ist ja die Hauptsache. Nein, bisher ist das so ganz problemlos abgelaufen. Zumal die Anja ja auch hier gegenüber arbeiten kann an der Schule. Ah, ja. Dann steht sowieso ein Auto immer mal ein bisschen rum. Ende war was knapp, ne? Da mussten wir einkaufen für die Eltern, also nicht für unsere Eltern, sondern die von Anja. Und dies und das. Für die Fremden. Dann wurde es, ja. Und dann war es dann doch schon ein bisschen, ja, Schwierig. Haben die keinen Wobei, Auto? Nee. Das, habt ihr den weg? Nee, nicht wirklich. Die sind irgendwann zur Einsicht gekommen. Fühlte ich mich sehr erinnert an eine Erzählung, die der Onkel von Anja oder Großonkel mal erzählt hat. Da sind ja auch alles gläubige Menschen. Und dann wurde der gefragt, hör mal, meinst du nicht, du müsstest mal mit dem Autofahren aufhören? Und dann sagte der, ja, wenn Gott mir ein Zeichen gibt, dann höre ich auf. Da sagte sein Freund oder Verwandter zu ihm, hör mal, wenn du dir dein Auto anguckst, meinst du nicht, der hätte dir schon einige Zeichen gegeben. Und das war dann die Entscheidung, das Auto abzuschaffen. Und ja. Und da lief das dann so ähnlich. Also das war einfach klar, das ging nicht mehr mit dem Autofahren. Ja, das ist nett. Ja. Das ist schon eine Zeichen. Aber so ein Gespräch unter Brüdern, das fand ich auch gut. Da kann man halt mal so ohne falschen Zungenschlag mal raushauen, das Zeug. Ne? Das ist ja, ne? Natürlich sehr, sehr nett. Aber so kann das gehen. Ja, aber wo waren wir? Beim Bier bestellen oder was? Per Lieferant, ne? Ja, da. Genau. Ja. Genau. Da hatten wir ja auch mal hier den Herrn Korb, der Bier geliefert hatte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hat der Dad mal ab und zu bestellt. Mhm. Der tut das aber leider nicht mehr. Also muss man doch auf Amazon das Augustiner bestellen, wenn man es dann bestellen will. Und da freut sich der Postbote, wenn er das bringt. Ja, ich glaube auch. Der ist dann überglücklich. Jetzt bin ich mir bei dem nur nicht sicher. Wie verpacken die das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht in dem Zugzwang, aber ich hoffe, dass das ein Zugspäckchen ist. So, wir gucken mal. Augustiner Helles, Vollbier. Ja. 20 mal einen halben Liter. 26. Das gibt bei Amazon, ne? Auf Amazon. Ja. Gibt's bei Amazon. Ja, genau. Nur noch zwei auf Lager. Schnell! Und zwei gebraucht. Da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Wo kommen denn die Gebrauchten her? Südlich München? Ja, ich bin nicht so schnell. Ich kann so, Gewicht 20 Kilo. Nee, Verpackung steht hier nicht. So, da haben wir doch schon. Dann bringt der Postbote die Kiste. Und wie viel soll dann noch da drin sein, wenn der die bei mir vor die Bude stellt? Tja. Hinweis, dieses Produkt. Haben sie wohl doch. Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Mhm. Ja, wer hätte das gedacht? Wie, das enthält Alkohol? Das ist doch eine Lügenpresse. So. Ja. Jetzt schau mal, Produktbeschreibung, warte mal, die gibt's doch immer diese blöden, wo sind denn die? Die Kunden. Die Bewertungen. Die will ich auch sehen. Jetzt pass auf, jetzt geht los. Kundenrezensionen. Sehr geil, steht hier als erstes von Philipp W. am 18. Dezember 2014. Mit dem Bier kommen wir noch richtig super. Echt super. Echt super Sache mit dem Online-Verkauf. Muss ich nicht mal mehr zum Getränkemarkt. Pfandrückgabe war noch gut, sonst ansonsten Ast rein. Das steht da wirklich, das ist... Ja, ich hab's auch auf mich. Ich lese mit und bin ganz begeistert. Ich hab's nämlich bis gerade nicht verstanden. Ja. Lieferung einwandfrei, schmeckt halt's auch. Als Münchner kenne ich natürlich Augustiner Bier und schätze es sehr. Ja, was bist du denn für ein Depp, wenn du in München wohnst und dir Bier bei Amazon bestellen musst? Ja, also das verstehe ich jetzt auch nicht. Oh Gott, hier, der Depp des Monats. Entschuldigung, wir machen hier die erste Rubrik im Backhauscast, die wir jetzt spontan aufmachen, ist der Depp des Monats. Und der heißt, wenn das hier schon reinschreibt, der heißt Sebastian Luther am 9. August 2016. Warum bestellt der denn Münchner Bier per Amazon? Ja, pass auf. Ja gut, vielleicht ist der Münchner und wohnt in Hamburg oder so. Ja, pass auf. Ich glaub, die Bewertung bezieht sich auf daher auf den Lieferanten. Die Lieferung kam überpünktlich in Frankreich an. Ah. Das heißt, okay, also ich nehme den Depp des Monats. Wir widerrufen. Wir machen hier große Gänsefüße. Also der hat sich... Sebastian, es tut uns leid. Ja, das war Heimweh. Lieber Sebastian, ich entschuldige mich. Das war Heimweh. Du hast dir das Zeug in Urlaub nach Frankreich liefern lassen. Dafür Hut ab. Da muss ich schon fast sagen, Chapeau. Also das ist wirklich... Das hat sogar Stil. So, sozusagen. Die nächste, was steht denn da? Entspricht nicht der Beschreibung. Sondern? Was wird das geliefert denn jetzt? Werden nur die Flaschen. Aha. Da fehlt der Kasten. Was? Die liefern nein. Das ist jetzt die Verpackungsfrage. Ah, das heißt, die Flaschen kommen in Einzellieferungen. Jeden Tag eine. Oh. So. Alle 8 Kundenrezensionen anzeigen. Und da könnten wir noch eine schreiben, gleich alle zusammen. Wir danken an der Stelle dem Hauptsponsor des Raucherbalkon-Podcasts. Ja, genau. Oh, hier ist ein Fan. Michael schreibt am 7. Dezember 2014. Geschmacklich der absolute pure Wahnsinn. Ganz genau. Unglaublich lecker im Geschmack und sehr leicht im Abgang. Schmeckt auch sehr leicht. Wer es etwas herber im Geschmack möchte, sollte sich doch das dunkle Augustiner kaufen. Für mich neben dem Hackabschrohr das allerbeste Bier weltweit. Es gibt nichts Schöneres als den Tag mit einem eiskalten Augustiner. Ausklingen. Er schreibt ausklingen, das ist gut. Ausklingen zu lassen. Ich dachte, beginnen zu lassen. Absolute Kaufempfehlung. Sehr schön. Ach, die meckern alle, dass die nur die Pullen kriegen, aber ja, nicht das Kästle. Ja, die hätten jetzt Kästle gehabt halt, ne? Aber einer sagte, das stimmt nicht hier. Also, ja? Hat einer den Kasten gekriegt, oder was? Einer hat nur den Kasten, nein. Ja, die. Das waren die Gebrauchtkäufe wahrscheinlich, dann kriegst du nur den Kasten. Ja, diese Amazon, diese Kundenbewertung ist ja eh so eine Geschichte. Ich habe ja ganz persönlich Angst vor Leuten, die eine Bewertung für einen Toaster schreiben bei Amazon. Ich frage mich immer, was ist da genau schiefgelaufen? Für ein was? Für ein Toaster? Für einen Toaster? Für einen Toaster? Für einen Toaster. Ich meine, der Bräunungsgrad ist nicht, oder wie? Gibt's tatsächlich, ja. Das, also... Es hat Palim gemacht in meinem Kopfhörer. Irgendwas ist hier angekommen. Ja, WhatsApp. Aha, es gibt ein Foto. Oh, die Viola hat schon mal gesalzene Chips und eine Clubmate am Start. Das lässt ja schon mal hoffen. Ah, die macht sich das ganz gemütlich jetzt. Die hat den Kindern einmal irgendwas verabreicht. Soll ich die Augustiner-Bewertung nochmal vorlesen? Nee. Ja, schauen wir mal. Das ist ja echt verrückt. Ja, warum bewertet jemand einen Toaster? Ich kann das auch nicht verstehen. Weil, was bewertet man, den Toaster oder das Brot, das man da reingesteckt hat? Das ist sowas, das haben die ja gar nicht wirklich klar, ne? Ja, oder ein Lockenstab. Ich meine, Mädel, wenn du scheiß Haare hast, dann nutzt dir den Lockenstab jetzt auch nicht. Da kann dir nichts führen, ne? Aber kann man natürlich machen. Ja, jeder wie er mag. Aber ich meine, gebt ihr was auf diese Bewertungen bei Amazon, wenn ihr null da was kauft? Ich habe ja mal für eine Firma gearbeitet, da gab es Kollegen, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Amazon-Bewertungen zu schreiben. Gegen Geld. Ja. Mhm. Also insofern, nada. Ich habe das nämlich auch so in Erinnerung. Ne? Ich gebe da sehr viel drauf, genau aus dem Grund, was wir gerade machen. Ja gut. Als Realsatire. Für Spaß. Ja. Unter dem Aspekt kannst du aber auch Hundescheiße was abgewinnen. Also. Ja, kommt drauf an, wie sie zum Einsatz gebracht wird. Ja. Ich finde es auf jeden Fall unterhaltsamer als die Bild-Zeitung. Dementsprechend lesen wir mal bei Amazon. So, aber da habe ich schon was. Komm, Schatz, wir machen uns einen gemütlichen Abend, genau, und lesen mal bei Amazon. Deswegen ist Zeno vor. Wir suchen jetzt mal eine Amazon Kundenbewertung zum Thema Kondome. Mal schauen, was da so gibt. So. Jetzt bin ich hier bei Filme. Das ist schon das Kondom des Grauens. Ja, das ist auch schön. Das ist was anderes. Das ist ein Film. Das ist sogar ein sehr lustiger Film. War mal ein Comic. Kalkofe, ne? Ist jetzt ein Film, ja. Genau. Schlechtesten Filme des. Aber 4 von 5 Sterne für ein Kondom, das ist natürlich so eine Sache. Welche, ja, das, der 5. Stern geht jetzt in den Kindergarten. Das ist ja, ich habe mich auch gerade überlegt. So, was nehmen wir denn Schönes? Ein Standardprodukt. Ein Standardprodukt. Durex oder sowas. Durex, gefühlsecht Einerpack, hat nur 4 Sterne von 5 gekriegt. Steht aber unter Bestseller bei Amazon. Ne, dann schauen wir mal. So. Kundenrezensionen. Was steht denn da? Das ist jede Menge Werbung. Da gibt's nur Fragen. Nee, was weiter unten. Los? Und die 1-Stern-Bewertung ist wirklich der Knaller. Das Kondom wurde bei uns mit Nadeln durchstochen. Ja. Aha. Es ist eine Sauerei, dass jemand sowas macht. Um eventuell anderen Menschen zu sagen, Hallöchen. Ich gehe kaputt. Kondome sollten schützen vor dem Austausch der Körperflüssigkeiten, aber so funktioniert das eben nicht. Clever. Hat einer aufgepasst in Physik, du. Mein Clever. Gar nicht mal schlecht. Kontrolliert die Verpackung genau vor dem Öffnen. Ja, wie genau das geht. Auch ruhig mal aufblasen vorher und bisschen Wasser durchlaufen lassen. Nee, das ist so in Ordnung, denke ich dann. Oder? Ja, Schatz, was meinst du? Ja, nimmer. Passt. Nach vielen Versuchen endlich das richtige Kondom gefunden. Für mich die besten Kondome auf dem Markt. Klare Kaufempfehlung, sagt Christian am 26. Januar 2017. Das und hat damit 2,80 Euro verdient. Wo siehst du das? Ja, sag ich jetzt mal. Bis vor circa einem Jahr war ich überhaupt kein Fan von Kondomen. Da war ich alleinstehend und habe bei meiner Mama gewohnt und wusste nicht, was ich damit soll. Nein, das geht doch nicht. Nein. Im Gegenteil, ich wusste, wenn ich ein Kondom benutze, würde ich nicht so viel spüren wie ohne. Ich war sehr nervös, da ich Angst hatte, dass das Kondom verrutscht. Und nach kurzer Zeit wäre das Kondom schon so trocken, dass ich ein neues benötigen würde. Das ist von Christian, 15 Jahre. Das ist das Problem, wenn man alleine ist in einer Beziehung. Eieiei. Nee, danke. Das, ja, ich denk, das lesen wir nicht weiter vor. Gucken wir doch bei den Toastern mal. Ja, wir schauen lieber bei den Toastern mal rein. Oder du warst doch interessiert an einem Waffeleisen, hast du gesagt. Stimmt, Waffeleisen. Waffeleisen gibt's dann demnächst vom Backhauscast. Oder so war die These. Ja, weil viele Podcaster sehr, sehr gerne Kaffeetassen verschicken. Und dann dachte ich, es wäre doch mal. Also Kondom ist ja jetzt gestorben an der Stelle. Ja, dieser, nee, Traum, dieser Traum ist quasi geplatzt und. Geplatzt? War der flach gar nicht schlecht. Hallöchen! Wir können aber auch. Naja. Waffeleisen. Amazon Basics Waffeleisen. Leistung 1000 Watt. Antihaft beschichtete Heizplatten für 19,99. Das ist ein bisschen teurer wie so eine Tasse, ne? Ja, eine Tasse kostet auch um die 8-9 Euro, wenn du sie kaufst und bedrucken lässt. Wir bräuchten halt Waffeleisen, was man noch bedrucken kann, aber das können wir auch mit so Rubbelbuchstaben. Da haben wir als Musiker ja Erfahrung, wie man Merchandising billig macht. Man nimmt Rubbelbuchstaben oder Autolack mit Schablone und sprüht es genau. Ja. Wir können es auch drauf sprühen, ja. Aufs T-Shirt, genau. So, jetzt ist ja die Frage, Herzchenwaffeln oder belgische Waffeln? Was ist denn eigentlich natürlich, Herzchenwaffel ist ja doch der Klassiker. Der Klassiker. Ja, ja, Herz und Herz vereint zusammen. Ja. Ah. Sag mal, was zur Wattzahl, was ist da hier? Ich kann auswählen, 700 bis 1300. Ja, ordentlich Gas, hat RWE soll auch verdienen. Oder wie auch immer der Energielieferant heißt. 1200. Aber das finde ich ja süß, ey. Da steht echt auf dem Waffeleisen drauf Amazon Basics. Das hat Style. Das finde ich gar nicht schlecht. Schick mir mal den Link unten in weil ich habe hier ganz viele. Ich bin gerade überfordert quasi. Kommt. Wir haben alles an der Waffel und sogar mehr steht hier als erstes, gesponsert von Klarstein. Du bist noch bei Amazon, ja? Ja, ist so. Ja, steht als Überschrift zumindest drüber. So, das finde ich, das will ich haben, das Waffeleisen, wo Amazon Basics draufsteht, das ist ja der Hammer. Ist das nicht Ihre Haushalts irgendwas, was der Student sich kaufen soll, wenn er auszieht? Ja, ist klasse. Amazon Basics. Ah, tatsächlich. Das ist ja super. Ja, und hier, TÜV Rheinland geprüft, ich meine. Ja. Hallo. Ja, gut. Sonst darfst du es, glaube ich, nicht in eine Steckdose stecken. Prüfen ist das eine. Ja, der TÜV in Bayern schüttelt den Kopf, was die alles zulassen. Ist wie mit dem Abitur. Aber gut. Okay, ich habe ja jetzt gelernt. Ja, genau. Amazon Basics, das ist schön. Ja. Gut, der Bayer hat einen Dialekt gekriegt, der Rheinländer ja nicht, habe ich gelernt. Das war auch sehr schön, ja. Ja, also Bernd Stelter, immer wieder gern gehört. Das war ein tolles Ding. Sollte man, wenn man auch eine freie Minute hat, neben den ganzen Rezensionen lesen auf Amazon mal auf YouTube anschauen. Ja. Amazon Basis. Ey, wir machen eine YouTube-Karnevals-Playlist. Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Also die Idee mit dem Waffeleisen gefällt mir eigentlich besser. Also. Das ist schön, ja. Für 1999 ist jetzt auch nicht so die Sünde, ne? Nö. So, aber jetzt schauen wir doch mal, was denn die Kundschaft dazu sagt. Ach so. Die angebliche. Moment. Best Waffeleisen ever. Keine Ahnung. Also steht bei mir geht's los mit Das war wohl nichts. Vom Shoppingluder. Shoppingluder, 16. Das klingt Juni 2016, ja. Shoppingluder klingt auch so, als ob man ihm vertrauen könnte. Mein 10-Euro-Waffeleisen verliert nach 5 Jahren einen Fuß und steht deshalb nicht mehr gerade. Backt aber immer noch wie eine 1. Ja, gut. Ausrufezeichen. Daumen hoch. Aufgrund der guten Bewertung dachte ich, einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben und wurde leider ziemlich enttäuscht. Erstmal war im neuen Produkt schon heftige Kratzer im Plastik. Seltsam und schön. Gut, gibt's da noch irgendwas Sinnvolles? Furztrocken ist ein schönes Wort in der Rezeption. Furztrocken ist ein schönes Wort, das habe ich auch gerade gedacht. Das liegt aber am Teig, weißt du, da kann man Waffeleisen nichts für. Man sollte Butter reinmachen. Ja, viel, wie der Herr Licher immer sagt, ne? Oder? Viel immer noch. Schön, der Horst. Mit H, ne? Genau. Horst. Sagt, machen wir jetzt mal erst noch ein bisschen Butter rein, eine locke Butter. Genau, gute Butter ist ein Wort. Zusammengeschrieben. Genau. Gute das Eisen wurde vor jeder Teiggabe neu und weißt du, so Leute machen mir an, der hat jetzt, das ist ja fast eine DIN A4-Seite, was der geschrieben hat, oder? 22 Personen fanden. Ja, ein großer Unsinn, das ist eine Anti-Haft-Beschichtung, da brauchst du kein Fett. Bestellt habe ich das Waffeleisen, weil mein altes Eisen kaputt gegangen ist. Besonders zur Weihnachtszeit mag ich es, mit meinen Kindern Waffen zu backen. Dafür ist das Gerät vollkommen ausreichend und für den Preis durchaus empfehlenswert. Ja, dann nehmen wir so. Also, Amazon Basic Waffen. Das ist ein gutes. Ja, jetzt sind wir hier. Was haben wir hier? Nehmen wir. In den Einkaufswagen. Ist gekauft. Dann kaufen wir jetzt. Kaufen wir jetzt eins und dann schicken wir das durch die Weltgeschichte, oder was? Dem Ersten, der eine positive Rezension schreibt. Nee. Und schon ist Viola am Start. Ja, und nicht Backhaus heißt. Aber Moment, da läuft schief. Du wolltest ein Waffeleisen haben. Naja, so gut. Ja, ich. Hast so du nicht gesagt, du wartest drauf, dass dir einer ein Waffeleisen schickt? Ja, so gesehen, wenn ich dann. Ja, dann schickst du dir jetzt selbst eins. Genau, wenn ich dann jetzt bestelle, habe ich das ja erstmal. So. Und dann werde ich in der nächsten Sendung, falls wir hier nochmal zusammen aufnehmen, werde ich dann live in der KB Music Küche eine Waffel machen damit. Rezension. Also, ich habe kürzlich gekauft. Und dann wollen. Das hauen wir jetzt auch für alle noch sichtbar schnell auf Twitter drauf. Zack. Ich habe kürzlich gekauft. Waffeleisen anmelden und Twitter. So. Bitteschön. Bumm. Piff, paff. Wunderbar. Ja, haben wir schon. Lud, was hast du mal? Ein greifbares Ergebnis erzielt. Ja, ich meine, du kennst das ja auch. Dann wirst du wieder auf irgendeine Hochzeit oder irgendeine Geburtstag eingeladen, wo du nicht weißt, was du mitbringen sollst, dann packst du das Ding halt zurück in den Karton und stellst es auf den Tisch. Ja? Nur schauen, dass die Waffe vom letzten Mal schon raus ist und nicht vor sich hinschimmelt. Und gesehen, ich will hier nicht furztrocken hören. Ja, also das mit dem furztrocken, das werden wir mal hier uns genau mal anschauen, ob dem so ist. Ja. Nicht in dem Rezept mit dem halben Pfund Butter drin. Ja. Wie ist denn in Hamburg? Isst man in Hamburg Waffeln? Das ist ein Wunderpunkt, sage ich jetzt mal. Oh, okay. Wie? Sag bloß, ihr habt auch kein Waffeleisen. Ja, wir haben ein Waffeleisen, aber ich bin nicht so ein Süßen. Und ja, kannst du doch auch mit Speck machen. Ja. Ja, okay, aber? Ist nicht so meine Welt. Ja, so. Aber Hamburg an sich kennt schon Waffeln, oder? Ihr seid doch nah dran an Belgien. Ja, ja. Von dir aus gesehen sind wir ja quasi Belgien und Norwegen in einem, ungefähr. Also. Hey, da geht wieder was. Da kommt das Flensburger an den Start. Sehr, sehr schön. Das ist ja toll. Waffen also, ist nicht so. Ich habe da eine schlechte Kindheitserfahrung gemacht mit Waffeln. So. Ja, bei mir ist Waffeln ist immer noch schwer mit Pantomime besetzt, auch zusätzlich. Ja, genau. In die Richtung geht das. Ja. Weil, kann man ja so erzählen, wir sind ja allesamt in der Freikirche aufgewachsen und irgendwie war es immer so, auf jeglichen Sommerfesten oder an irgendwelchen Infoständen gab es zwei Dinge, die kein Mensch brauchte. Das waren Waffeln und Pantomime. Ja? Manchmal in Personalunion. Ja. Nein, greifen Sie gut. Oh nein. So, jetzt drücken wir doch mal die Hand vom Pantomime in das Waffeleisen und schauen, wie lange der still bleibt. Und das war ja dann wirklich so herzerfrischend, als wir von einer, was war das denn, eine Pforzheimer Freikirche eingeladen wurden auf das Stadtfest, ja. Wir da Rockmusik gemacht haben, die neben den Traktaten dann Bierausschank hatten. Weißt du das noch? Oh, das ist aber ja, her. Das ist lang her. Ja. Ich kann mich erinnern, das war eine selbstgebastelte Bühne, die da gemacht haben, auf dem Stadtfest mit so Holzbohlen. Ja. Und dann haben die da einen Bierausschank gemacht. Und wir hatten auf der Fahrt dahin noch gesagt, bin mal gespannt auf die Waffeln und die Pantomime, weil so kannte mir das ja, ne? Ah, ja. Und dann gab es die da als Flüssigbrennstoff. Also ich fand das gut. Das war eine tolle Sache. Oder war das in Karlsruhe? Ich weiß nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Irgendwo, irgendwo auf jeden Fall. Das stimmt. Es geht manchmal sowieso ein bisschen durcheinander bei mir. Gut. Also. Aber wie gesagt, dein Waffeleisen ist bestellt. Du hast jetzt ein Waffeleisen? Ja, das ist toll. Kannst du auf Twitter unter meinem Account siehst du, ich habe kürzlich gekauft Amazon Basic Waffeleisen, Leistung 1000 Watt. Das ist ja doch. Da freue ich mich ja schon auf das Unboxing Waffeleisen. Ja, das können wir dann machen an der Stelle. Ja. Also, weißt du, ich bin da letzten Endes, wenn ich das Ding gar nicht brauche, dann spende ich das der Schule, die freut sich. Ja. Sind ja auch Waffelkönige. So, jetzt müssen wir mal eben hier das Passwort noch eintippen für die Viola, die fragt. Ach, die steht Schlange. Ah, ja, so habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir uns so mit dem Waffeleisen da rumgeärgert. So. Jetzt aber. Einen herzlichen Gruß nach Berlin. Aber das kommt dann. Gut, Waffeleisen haben wir durch. Also. Die Viola, die ist jetzt hier da, aber sie sendet nicht. Sie sendet nicht. Entweder. Push to talk, dann muss sie eine Taste drücken oder macht Dauersenden. Ja, die Frage ist dann wo, das ist auch, ja. Eben aber erklären. Sie könnte unten im Chat schreiben, ob sie uns hört, dann können wir ihr ein bisschen helfen, wie wir sie auch hören. Weiß jemand, wie die Viola hier reinkommt? Handy wahrscheinlich, oder? Richtig, übers Handy. Ei, guck mal. Sound! Blauer Knopf, da drückt man drauf, da geht das. Ja, dann kann ich ja noch mal reinkommen. Hallo Berlin. Hallo München. Muss ich jetzt die ganze Zeit den Finger auf den Knopf lassen oder wie läuft das hier? Wenn du sprechen willst. Hören kannst du auch ohne Finger auf den Knopf. Das heißt, du musst nur ein bisschen austarieren, wie viel Motorik du brauchst, bevor du redest. Okay, das kriege ich hin. Ja, also. Du. Doll. Um dich kurz ins Boot zu nehmen, wir haben noch gar nicht so viel geredet, bis jetzt eigentlich nur über Getränke und über Waffeleisen. Und den Jakobsweg. Und den Jakobsweg, das stimmt, ja. Und Amazon-Rezensionen von Kondomen. Haben wir das gemacht? Das ist aber ganz schön viel. Ich dachte, ich hätte. Okay, das kann man ja rausschneiden. Okay, also worüber haben wir gesprochen? Ja. Jakobsweg haben wir gesprochen, weil ich habe mir heute den Film angeschaut, diesen Ich bin da mal weg Film. Den habe ich mir heute mal angeguckt und deswegen kam er da drauf. Ja, und Amazon, Rezension, da können wir dich, weil wir sind damit noch nicht fertig. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt gerade ein Waffeleisen bestellt hier für diesen Podcast. Das offizielle Backhauscast Waffeleisen. Und der Sam hat uns schon erzählt, er kennt Leute, die hauptberuflich diese Kritiken schreiben auf Amazon. Gibst du da was drauf, was da unten steht in diesem Einkaufshilfe, Rezensionzeug? Icke? Ja, du. Jo. Naja, manchmal. Ich lese mir immer die schlechteste durch und dann bestelle ich es doch nicht. Okay. Jetzt muss ich nochmal zurückgoogeln, die schlechteste Rezension für diese Kondome da. Mal gucken, wie man das nochmal. Oder das, ach so. Nee, das haben wir doch nicht gemacht. Die schlechteste Rezension für die Kondome ist vielleicht ein Foto von den 5 Kindern. Nee, das war noch cooler. Irgendwie hat er sich beschwert, man hätte da mit Nadelstichen rein. Man hätte das mit Nadeln traktiert und das wird ja die ganze Lebensplanung durcheinander werfen. Das war so der Stand der Dinge. Aber so machen. Und die schlechteste Rezension von dem Amazon Basics Waffeleisen war, dass die Waffeln furztrocken würden. Ich finde ja, furztrocken ist hier falsch geschrieben. Der hat das nämlich mit R geschrieben, anstatt mit CH. Furztrocken. So schreibt man das doch, oder nicht? Ja, würde ich auch meinen. Da gehört schon ein bisschen. Frag mal den Herrn Backstein, der weiß das. Ja, genau. Es ist eine Sauerei, dass jemand sowas macht, um eventuell anderen Menschen das Leben durcheinander zu bringen. Das ist mein neuer Lieblingssatz. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist echt unglaublich. Ja. Oh Mann. So, Viola, was trinkt man denn? So, und die Viola ist bei Tortilla Chips und... Mate, ja, oder? Chips und Club Mate. Club Mate, hervorragend. Das ist so eine Wochenendangewohnheit. Hat der Klaus auch letztens gehabt. Ja, Club Mate ja. trinke ich sehr gerne abends noch zum Einschlafen. Zum Einschlafen, ich trinke das tatsächlich auch abends, obwohl es ja kein Internet, aber... Bitte? Ich trinke das auch gerne abends, obwohl ja Koffein drin ist, aber das hilft, ja, dass so ein Abend auch mal länger als so um 9 geht. Ja, genau, das ist es nämlich. Da ist nicht um 10 nach 9 schon Schluss am Tatort schauen. Ja, wir haben 10 nach 9. So. Ja. Jetzt Lautstärke mal anpassen. So. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Waffeleisen haben wir bestellt, haben wir versprochen. Also habe ich versprochen, dass es ein Waffeleisen gibt beim Backhauscast. Da muss ich natürlich jetzt auch dran arbeiten. Ich werde das natürlich hier vorher ausprobieren. Wenn das Ding natürlich echt nur furztrockene Waffeln macht, ne, dann schmeiß das natürlich. Ja, an. Das. Nicht, dass das, ich an der Rezeptur vom Teig was ändern würde. Übel. Das geht auch. Nein, wieso auch? Genau. Das wäre ja gewagt. Diese Waffelteig, den stellen wir schon seit 20 Jahren so her. So, jetzt. Ich kann sowas gar nicht verstehen. Ja, das ist ein schönes Stichwort. Ich sag nur, ich kann sowas gar nicht verstehen. Ja, das ist herrlich. Schönes Stichwort, Clubmate trinkt die Viola. Jetzt schauen wir mal, ob man bei Amazon auch Clubmate bestellen kann. Und tatsächlich kannst du. Und was sagt die schlechteste Rezension darüber? Bitte? Was sagt die schlechteste Rezension über Clubmate? Clubmate, ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Jetzt schauen wir erstmal, was der Spaß kostet. 8,30 Euro. 6 Flaschen. Aschenbecher Mietz kalte Schweißfüße. Hast du schon gemacht? Was? Ja. Kundentypische Anfrage. Was wollten wir, die schlechteste Rezension? Club Mart schmeckt nach der 5. Flasche. Okay. Okay. Erfüllt seinen Zweck, finde ich auch ganz gut. Erfüllt seinen Im Grunde genommen geht es bei den Getränken der Club Mart ja um den Koffeingehalt. Dieser ist mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter gegeben und ist pro Flasche dann etwas stärker als ein starker Kaffee. Okay. Aha, war das jetzt eine Bewertung? Ja, das ist aber viel Echo gerade. Also dieses Getränk hat einen eigenen Charakter. Das kannst du überall hinschreiben. Als ich meine Kiste Club Mate gekauft habe. Ja? Ich habe meine Kiste Club Mate gekauft bei unserem neuen Netto in Siemensstadt. Ja? Und die hübsche, intelligente Verkäuferin sagte: Was kaufst du das für dich selber? Das schmeckt doch nach Pisse. Ja, super! für wen sollst du das sonst kaufen? Schön! Ach so, danke. So gewinnt man Kunden. Für wen sollst du das sonst kaufen? Das ist eine berechtigte Frage. Nee, das kaufe ich nicht für mich selber. mache ich in die Schneckenfalle im Garten. So. Dankeschön. Aber so richtig kann man das auch hier alle Sterne filtern nach. Jetzt hier. Nur ein Stern filtern nach. Aber wir lernen jetzt ein bisschen was über Amazon auch direkt hier mal bei der Gelegenheit. Suchen. Suchen. Gibt's nur eine, da steht Frechheit. Weißfuchs. Was? Aber die ist, hier, die ist echt nett. Ich glaube, die hat der Sam auch vorhin gefunden. Ne? Das Zeug schmeckt grässlich. Hab's nach einem halben Glas in den Abfluss geschüttet. So stellt man sich den Geschmack des Aschenbecherwassers nach einem Regen vor, nachdem darin noch ein paar Schweißfüße gebadet haben. Geht gar nicht. Viola, jetzt ja. Sag mal. Ist das auch eine gekaufte Rezension von Coca-Cola, aber die haben die gekauft. Wahrscheinlich. Schäumt zu sehr, steht hier dann. Finde ich auch sehr nett. Seko schreibt am 8. August. Schäumt zu sehr. Es schäumt. Brennt in den Augen. Es klebt in den Haaren, ja. Es schäumt wie Sekt, was unglaublich nervt, wenn man es aus der Flasche trinkt oder in ein Glas füllen möchte. Oh nein. Mein Gott, welche Option hast du noch? Aus der Flasche oder in ein Glas? Mit dem Strohhalm. Ja, gut. Selbst wenn man das Glas sehr schräg hält, schäumt es wie Sau. Für den Geschmack gibt's noch 3 Sterne. Nee, ne? Da gibt's für mich bessere Alternativen, die auch mehr nach Tee schmecken und weniger Kohlensäure haben. Zum Beispiel, und dann kommt die Rio Mate Kaufland Edeka und die Rio Mio Mate, um jetzt nicht nur die Club Mate hier ins Gespräch zu bringen. Ja, schön. War diese Rezension für Sie hilfreich? Ich drücke mal auf Nein. So. Nein. Vielen Dank für Ihr Feedback. Gerne. Kein Problem. Jetzt habe ich hier noch die Option Missbrauch melden. Soll ich da auch drauf drücken? Wäre auch eine Idee, ne? Und zwar Missbrauch vom Spülmittel, das vorher in dem Glas war, bevor die Mate in das Glas. Ihr versteht. Ja. Erst mal, ey. Erstmal probieren, bevor man mehr davon kauft. Ich oder ich nicht, sagt es am 3. Juli 2015. War das jetzt von Clubmate oder von den Kondomen? Erstmal probieren. Hm? Ah, nee, wir sind noch bei der Clubmate. Nein, Clubmate. Wäre auch schön gewesen bei den Kondomen, ja. Erstmal probieren. Und das hilft. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Rezension schreiben wollen wir nicht. Das waren 3 Sterne. Jetzt setzen wir mal hier 5 Sterne. Mal wenigstens eine Lobhudelei, oder? Was gibt's denn da alles? Nachdem ich immer wieder Hipster mit diesem Getränk angetroffen habe, musste ich es dann auch mal austesten. Ist das ein Hipster-Getränk? Club Mart? Mhm. Ich dachte, das wäre ein Nerd-Getränk. Nein, das ist das absolute Hipster-Getränk. Aha. Ja. Hey, cool. Da weiß ich ja, wo ich... Hey, geil! Ich habe einen Kasten oben. Jetzt wissen wir es endlich. Ja. Kannst du morgen in der Bahn auf die Schulter nehmen. Kommst du groß mit raus. Oh. Ja. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus aus der Bahn. Komm nicht mehr raus. Ja, gut. Ach. Das ist doch ein Kleinod der Freuden hier mit diesem Amazon-Gedön. So. Oh, Waffeleisen wird heute noch versendet. Die haben es ja eilig. Du. Ui. Wird heute noch geliefert. Arbeitet. Genau, steht gleich die Drohne vor der Tür, ne? Ding doch hier dein Waffeleisen, hau rein. Aua! Schönen Abend. Schönen Abend, ich bin Ihr persönlicher Waffeleisen-Lieferant. Ja, aber das ist ja nicht so weit weg, ne? Die überlegen ja, ob sie nicht große Flugzeuge oben in der Luft kreisen lassen. Ja. Und dann, wenn du was bestellst, dann kommt aus diesem Flugzeug direkt eine Drohne mit deiner Bestellung raus. Das wird kommen wahrscheinlich. Irgendwann. Das wäre ja doch charmant, wenn das Flugzeug einfach das abwirft. Das wäre dann eine andere. Autsch. Bock. Ah, Schatzi, der Kühlschrank ist da. Der Kühlschrank ist da. Dann muss die Drohne nur an dem Heißluftballon von Google vorbei, der das Internet macht, oder? Wie war das? Was habe ich gelesen? Ja, stimmt, das kommt auch. Ja, genau. Das wird alles eng. Das wird furchtbar eng da oben. Und dann kämpft die Amazon-Drohne gegen den Heißluftballon von Google und Google sagt, oh, könntest du gar nichts hier. Ich brauche dich. Ja. Die Henne und das Ei, da haben wir dann das Problem, ne? Ohne Google kein Internet, ohne Amazon keine internetfähigen Computer. Wer hat recht? Ein riesen Durcheinander. Und dann schreibt einer eine Rezension darüber. So. Super. Das ist mal ungefähr unseren kleinen Horizont, den wir so vom Leben haben. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken auf den ganzen Schreck. So, ja. Gute Idee. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier noch? Habe ich mir noch was aufgeschrieben? Nee, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben. Ich habe eigentlich dann so, bin alles, ich wollte das mit dem Film heute erzählen hier mit meinem. Eigentlich wollte ich ja nur pilgern, dass wir dann bei Waffeleisen landen. Naja, ist halt so. Das ist, ja, ja, so ist das dann halt. Genau. So, Bestellbestätigung. Jetzt wird's ernst. Warte. Dienstag, 31. Januar, Zustellung. Waffeleisen. Ei. Ei, gespannt. Ich werde es auf Twitter von mir geben, wenn es soweit ist. Vor allem wird sich die ganze restliche Familie wundern, warum ich Deppen Waffeleisen bestelle. Aber okay. Das ist dann mein Problem, das genauer zu erklären, wie das gelaufen ist. Papi, was machst du mit dem Waffeleisen? Das heißt, das kann man nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt noch aufschreiben, dass ich beim Schreibwarenladen diese Kleberubbelbuchstaben kaufe, um da Backhauscast drauf zu pöppeln noch, ne? Genau. Heißen die Rubbelbuchstaben oder kriege ich direkt eine gewatscht, wenn ich zur Verkäuferin sage, hallo, ich hätte gerne ein paar Rubbelbuchstaben. Batsch. Du musst ja vorsichtig sein heutzutage. Du kannst ja nicht mehr einfach frei von der Leber weg. Du musst genau überlegen, ne? Oder heißt das Rubbelbuchstabinnen? Rubbelbuchstabinnen. Die gibt's auch bei Amazon. Gut, super. Hätte ich ja gleich. Also dann hast du das mit der Kassiererin nicht oder Verkäuferin. Fragen, wärst du so aber die gibt's in Medium. Medium? Ja. Wärst du so nett, uns eine Rezension für den Rubbelbuchstaben vorzulesen? Ja? Rubbelbuchstaben, ja, kommt. Rubbelbuchstaben-Rezension. Oh, noch gar nicht. Oh, noch gar nicht. Keine Rezension. Keine Rezension. Ich wollte mal die anderen anklicken. Ich habe hier Etikettbuchstaben. Sterne. Sterne. Etikettbuchstaben. Ja. Fünf Sterne. Da. Ich habe Buchstaben verwendet, um meinen. Oh, die Viola muss mal ihr Mikrofon ausmachen kurz. Es holtert und poltert. Warte. Oder nur kurz leise stellen, dann geht es hier weiter. Warte. So. Jetzt, Frank, hau rein. Rezension. Ich habe ein paar Buchstaben gebraucht. Leider wird diese einfache und gute Sache immer seltener angeboten. Schade. Sicher fehlt auch der Bedarf. Naja, da hat da mal einer nicht mit hier unserem Backhauscast-Waffeleisen gerechnet. Jetzt gucken wir mal. Buchstaben Helvetica Medium 12T. Oh, ja? Nur drei Sterne. Drei Sterne. Jetzt eine schlechte Rezension wäre ja eigentlich lustig, ne? Mal sehen. Ja, ich habe hier noch eine 5 Sterne. Buchstabenspaß für die ganze Familie. Nein, das steht da, echt? Ja, dieses Sortiment enthält, pass auf, dieses Sortiment enthält alle, also wirklich alle Buchstaben des allseits beliebten Alphabets. Nein! Das ist ja der Hammer! Als besonderes Schmankerl sind sogar noch einige Umlaute enthalten. Hier werden wirklich alle Buchstabenwünsche befriedigt, sofern man keine abwegigen Fetische für zum Beispiel französische oder gar skandinavische Umlaute pflegt. Toll! Man kann die Buchstaben auf so gut wie jede glatte Oberfläche kleben, so hat man seinen Lieblingsbuchstaben immer im Blick. Top! 5 Sterne. Electric Man am 12. November 2015. Daumen hoch. Ich gehe kaputt. Das ist ja sagenhaft. Ist eine Form von Humor, die mich sehr gefällt. Hat Ihnen dieser Kommentar absolut geholfen? Absolut. Ja. Ja. Der Kommentar hat mir sehr geholfen. Sowas von. Zumindest am Montagmorgen, wenn er mir dann nochmal in der Straßenbahn die Verspätung hat. Ich fass das gar nicht. So, das heißt, der ein oder andere Hobby-Kabarettist, so rum, hat auch schon Amazon für sich entdeckt. So. Mir fällt nur gerade ein, so ein Waffeleisen wird ja doch ziemlich heiß. Meinst du denn, die halten da drauf? Das ist ja nicht mein Problem, wir verschicken das ja nur weiter. Sonst musst du da mit so einem Dremel da reinritzen. So viel verschenkt mir das nur weiter. Mit dem Lötkolben reinätzen. Oder so. Oh ja. Bringst mich noch um Haus und Hof. Ja. So, Viola, du kannst dich gern wieder lautstellen. Ich denke, oder hast du Push-to-Talk? Kannst du nicht. Du bist mit dem Handy, hast du gesagt, drin, ne? Oder? Na, kann ich trotzdem. Muss ich halt nur da drauf drücken, dann. Ja, dann haben wir aber das, dann hören wir uns nicht andauernd selber. Man will sich nicht selber hören, weißt du? Ach, das hört ihr euch selber? Ich hab doch die Kopfhörer. Hm? Gut. Passt. Hm? Also, hast du gehört, Rubbelbuchstaben sind groß im Kommen. Nochmal. Ne? Hast du sowas daheim? Schublade? Zur Hand? Ja. Hm? Nee. Jetzt ist schade, dass die Ruth nicht da ist. Da wäre ich fast davon ausgegangen, die hat das zur Hand. Ich wollte gerade sagen, die hat sowas bestimmt. Ja, in einer der 1000 Bastelschubladen wahrscheinlich. Sam, wann hast du das letzte Mal so einen Buchstaben gerubbelt? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde gern sagen, noch nie, aber das stimmt nicht. Was haben wir denn damit beschriftet bei der Band? Ich komme da gerade gar nicht drauf. Lautsprecherboxen. Ach du Scheiße. Ja, doch. Mikrofonstative. Ja, genau. Ja. Dünne Ich erinnere mich. Das war mir mit Mikroskop, aber anstrengend, aber okay. Dünne E-Seiten. Schweineschock, das Schweineschock. Ja. Besitzanzeigen des Fürwort. So. Genau. Ja, gut. Ja. Ja, alles Mögliche war beschriftet, das stimmt, ja. Ich würde mal kurz so 5 Minuten Päuschen machen. Ja, da mache ich mit. Okay. Und dann, ich lasse die Aufnahme mal laufen, dann treffen wir uns dann so um, ja, 35, so die Ecke. Genau. Ja, prima. Bis super, gleich. Bis gleich. Da, da, da, da, da, da. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Das klappt doch nie mit der Latenzzeit hier, dass man da mitsingen kann. Spielt er noch? Nein, er spielt nicht mehr. Ich hab's probiert. Ich glaub, Klaus hat das auch schon mal getestet, ob man da irgendwie mitsingen kann. Das ist irgendwie voll in die Hose gegangen. Ich finde das interessant, warum das über den Handy-Client so viel von dem Signal wieder zurück in den Teamspeak schiebt, dass man sich tatsächlich selber hört. Viola, du nutzt doch ein Headset, ne? Ja. Das ist echt interessant. Hast du da irgendwie die Möglichkeit, in Optionen zu gehen? Ich kenne jetzt den Client nicht bei den Handys. Da gibt es nämlich so eine Option mit Echo-Abschwächung und Echo-Dämpfung. So. Ah. Na, sag's doch. Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe gerade mal versucht, mit bei Viola mal zu schauen, ob es da irgendwie eine Option gibt, dass man das Echo-Watt reduziert kriegt. Das, mich wundert das, ne? Sie nutzt ein Headset. Ja. Und ich habe jetzt erst gedacht, sie benutzt kein Headset, ne? Aber sie benutzt ein Headset und das schmeißt ja doch einiges an Signal wieder zurück ins Teamspeak. Das verstehe ich noch gar nicht, ja. Warum das so ist. Das, ja, da werde ich mal. Weil es ist jetzt nicht dramatisch, ne? Das macht nichts, das passt schon alles. Ja, gut, so, also der Weg zur Toilette war gesäumt von mehreren Kindern. Die noch zwingend Kindern loswerden wollten, ja. Aber jetzt. Ja, das ist gut. Ja. Solange es die eigenen sind, ist das immer okay. Ja, ich habe das jetzt noch nicht testen lassen, aber ich mein vom Verhalten her, was ich so feststelle, lässt sich da kaum was leugnen an der Stelle, ne? Die Tochter 2 fragte aufgeregt, wo denn die Tüte Chips wäre, die gestern noch angefangen. Und allein bei gestern schon angefangen, habe ich gelacht. Gestern angefangen, Tüte Chips. Ja, gestern. Nichts ist so alt wie die Tüte Chips von gestern oder so. Ja, absolut. Absolut. Ja, ich denke mal, das Thema Amazon-Rezension ist schon mal auf jeden Fall eine schöne Rubrik, die wir hier öfter mal machen können, oder? Ja, könnt ihr mal das, immer, das können wir mal gerne. Ja, könnte immer mal, nächstes, mal gerne tun. Nächstes Mal liest einer eine Rezension vor und wir raten, was es für ein Produkt ist. Das ist auch eine schöne Idee. ihr könnt ja immer mal jetzt bei den nächsten Einkäufen, die ihr tätigt, auf Amazon, auf Rezension. Rezension.de. Nee, schon mal im Hinterkopf behalten. Mal immer mal reinschauen. So. Was man da so finden tut. Genau. Ja, es bringt vor allem meine Statistik durcheinander. Jetzt ist Amazon ganz verwirrt, dass ich nach Rubbelbuchstaben, Kondom und Waffeleisen gesucht habe. Das werden lustige Werbungen, die demnächst kommen hier im Browser. Freue ich mich schon. Na gut. Muss man dann mal drüber nachdenken. Leute, die Waffeleisen und Kondome bestellt haben, haben auch bestellt Gartenschlauch. Okay. Genau. Warum auch immer. Abwegige Algorithmen auf. Ja, prima. So. In Berlin ist alles gesund und wohlauf und munter, oder müssen wir uns über irgendwas noch Sorgen machen heute? Nö, alle, in Berlin sind alle Menschen gesund. Alle Menschen gesund. Das ja. Ist schön. Das ist doch allgemein bekannt. Das höre ich, hör ich sehr, sehr gerne. Ja, prima. Ja. Ja, ich schade. Meine, das scheint ja auch ein gutes Pflaster zu sein in Berlin, ne? Wenn man mal überlegt, wie lange der Onkel das in Berlin ausgehalten hat mit der einheimischen Braukunst auch, das, ja, da kann man schon gesund und munter sein. Du meinst, Berliner Kindl ist kein Schwindel. So ein Kindl ist kein Schwindel, genau. Dit war der Onkel. Und ich erinnere mich noch gut in diesem Keller, dieses Regal voller Sixpacks, oh ja, Berliner Kindl. Ja. Das war einfach, also ich meine, zu der Zeit hatte man noch nicht ständig so eine Fotokamera in einem Handy dabei, ne? Ja. Aber das wäre ein Foto wert gewesen. Ich fand das echt super. Wir singen heute doch Heaven is a Place on Earth. Heaven is a Place on Earth, genau. Herrlich. Ja. Gut, dann haben wir den Sonntagabend ja nett rumgebracht, ne? Ich würde mal meinen, wir können ja noch ein bisschen weiter schwatzen hier, aber die Aufnahme würde ich, glaube ich, mal ausmachen dann an der Stelle jetzt, oder? Ja, sonst hast du so viel zum Rumschnipseln, genau. Ach, das mache ich gern. Das ist überhaupt kein Thema. So, ja, dann jeder noch eine Lebensweisheit zum Schluss. Und dann Bayern sagt schon mal auf jeden Fall, Servus, macht's gut und passt auf euch auf. Und ich steht mal sagen, genau so ist es. Immer schön aufgepasst. Jo. In Hamburg sag mal tschüss. Das heißt auf Wiedersehen. Also Berlin als Bundeshauptstadt hat das Berliner, letzte Wort. Berliner grüßen mich. Ah ja. Lina grüße nicht. Ist das wirklich so? Ja? Jo. Und Outro. Und Outro. Das hören wir uns jetzt an. Genau an dieser Stelle. Servus. Tschüss.